laut in der S-Bahn telefoniert. Deshalb warf ein Fahrgast in Hamburg das Handy der 23-Jährigen kurzerhand aus dem Fenster. Vergeblich hatten mehrere Fahrgäste die betrunkene 23-Jährige gebeten, leiser zu telefonieren. Der Mann löste das Problem dann auf seine Weise. Kugelstoßerin Nadine Kleinert ist erstmals Kugelstoß-Europameisterin. Die dreifache Vize-Weltmeisterin gewann in Helsinki mit einer Weite von 19,18 Metern. Kleinert sagte in der ARD: "Das war die einzige Medaille, die mir in meiner Sammlung noch gefehlt hat, und jetzt ist sie da." Silber holte die Russin Irina Tarasova, Bronze ging an die Italienerin Chiara Rosa. Damit holte die 36-jährige Kleinert in ihrem letzten Karrierejahr ihre erste internationale Goldmedaille. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Radquadrat Gengenbach. Das Radsportzentrum in der Region. 1000 Quadratmeter, mehr als 1000 Räder. Link Radquadrat in Gengenbach, direkt an der B33, Ausfahrt Strohbach. 7:02, bitte Vorsicht auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe. Zwischen Freiburg-Nord und Tieningen sind immer noch Personen auf der Autobahn. Und Vorsicht auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost. Ungesicherte Unfallstelle. Behinderungen noch auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe-Durlach und Bruchsal, 18 Kilometer stockender Verkehr. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen dem Dreieck Neuenburg und Hartheim-Heitersheim. Nach einem Unfall ist die linke Spur blockiert, 4 Kilometer Stau. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad, kaputtes Auto, 2 Kilometer Stau. Und im weiteren Verlauf zwischen Leonberg-Ost und Stuttgart-Möhringen Baustelle, 9 Kilometer stockend. Geblitzt wird Kehl-Hauptstraße Richtung Sundheim und Frankreich Richtung Goldscheuer. Gute Fahrt. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer wieder. Wer macht den besten Sound? Den besten Charlie 2000. Wer ist so gut gelaunt? So gut gelaunt. Das gar nichts wert. Schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Mona Lisa. Jetzt geht's los. Oh, du Lasagne. Charlie, es geht los. 1, 2, 3. We'll be right back.

Supreme live in the mix. Zu unserer Werbung. Das Wein- und Hoffest auf dem Weingut Freiherr von Nivelles am Sonntag in Durbach. Los geht's um 11 Uhr mit Frühschoppen. Ab 15 Uhr verschiedene Weine des Jahrgangs 2011 und Spezialitäten vom Grill und aus der Küche. Dazu musikalische Untermalung der Stadtkapelle Offenburg. Der Eintritt ist frei. Das Wein- und Hoffest auf dem Weingut Freiherr von Nivelles. Jetzt am Sonntag in Durbach. Sie suchen Spiel und Spaß, Billard, Internet-Lounge und Monster-Spielautomaten, aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino in Offenburg. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg, Marlenerstraße und Werner von Siemens Straße. Magic Casino. Der Tag erwacht und du stehst auf. Die Sonne strahlt, du bist gut drauf. Dann fängst du zu träumen an. Und freust dich auf dein Bad von Pfeife und Mai. Der Traum von einem perfekten Bad fängt schon bei der Planung an. Deshalb erfahren Sie in der Ausstellung von Pfeiffer und Mai in Offenburg alles über Bäder, Fliesen und Lichtdesign. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Die haben Wimbledon exklusiv. Formel 1, die Bundesliga sowieso. Live-Sport ohne Ende. Oh Mann, Sky sollte man haben. Na dann los, holen Sie sich Sky. Jetzt nur für kurze Zeit zum Vorteilspreis beim Supersportsommer von Sky. Alle Infos zur Aktion auf sky.de. Sky, ich sehe was Besseres. Erlebe jeden ersten Sonntag im Monat die faszinierende Badausstellung von Pfeiffer und Mai von 13 bis 17 Uhr im Industriegebiet in Offenburg-Elgersweier. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Halt an, Knappe, wir rasten hier. Damals gut, heute gut. Das historische Hotel zur Sonne in Offenburg, seit Jahrhunderten am Platz. Unsere historisch eingerichteten Zimmer machen jede Übernachtung zum Erlebnis. Gehobene Gastronomie, edles Ambiente, perfekt für Familienfeiern und Tagungen. Hotel zur Sonne in Offenburg, weil Gutes bleibt. Hi Mama, ich hab den Urlaub gebucht. Aber der war doch so teuer. Ja, stimmt. Aber ich war beim Goldmann in Offenburg und hab die Goldmünzen und das Altgold von Oma verkauft. Die zahlen faire Preise und in bar. Das Zahngold, das du weggeworfen hast, hätte übrigens auch Geld gebracht. Mhm. Gold- und Silberankauf bei der Goldmann. Offenburg, Ritterstraße 4. Hallo, hier ist Thomas. Und das ist eine ganz besondere Überraschung für meinen Schatz Biene. Zu unserem Hochzeitstag habe ich uns Karten für ein kulturelles Großereignis besorgt. Mit internationalen Gästen, bewegenden Chorgesängen, dramatischen Höhepunkten in Starbesetzung und Promis aus ganz Europa. Dresscode schwarz. Rot-Gold, Treffpunkt 2045, Fennmeile, Bad Kleinach, zum EM Public Viewing. Das ist eine Überraschung, was, Biene? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, wir haben wieder Freitag und heute Abend im Codex ganz spezial. 5:45 heißt das. Und das funktioniert folgendermaßen. Jede Fünfergruppe, die vor 12, also vor 24 Uhr, zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Ich wiederhole. Jede Fünfergruppe bis 24 Uhr bekommt beim Eintritt bezahlen 50 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, ein heißer Tag, alle in Hotpants im Codex. 10 Euro Freiverzehr. Ja, und ich sage herzlich willkommen heute am Freitag. Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. Seid ihr bereit für die nächste Stufe im Aquagen-Zyklus? Dann zieht euch warm an. Volle Power ins Wochenende nach Schwärmer. Herzlich willkommen! Dann grüßen sich alle, die irgendwo im Baggersee am Strand liegen. Klar! Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt. Und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei. Ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand. Und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Come on! Let's take a journey. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know I wasted it all. Just watch it soon go. I kept everything inside, and even though I tried. Bikinis on top, sun-kissed skin so hot, see. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised they got you so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Nach Schwärmer. Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ja. Mann. Sau. Was ist? Zum brennt. Ein Frischzapf, dem Mast. Im Radio. Da macht's erst dann Spaß. Oh, heiße Ecke. Ja, ich fange halt ganz normal an. Anmachsprüche. Ich würde gern mit dir frühstücken. Darf ich dich zum Abendessen einladen? Naja, nicht besonders. Der ist besser. Sex macht schlank. Lass uns gemeinsam abnehmen. Gemeinsam abnehmen, ja. Oder der ist noch besser, Nachtschwärmer. Oh, ich bin so schlecht im Bett. Das musst du erlebt haben. Der ist gut, Nachtschwärmer. Hallo, 19.31 Uhr, willkommen. Hey, voll abgefahren. Was? 100%ige Aussicht auf Wochenende und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Klar. Ja, ist es schon gut. Es reicht, danke. Gib dir mal einen Keks da, dass er Ruhe gibt. Ruhe, shut up. Tja, das ist der Power ins Wochenende. Die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Zeller? Vom Feinsten. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Echt jetzt? Einfach nur dran. We'll be right back. Tele und Survivor. Ja, das hört man auch nicht alle Tage. Aber heute ist der Freitag. iRadio. We're self-important nihilists. Well, according to your marketing, alternative radio. I'm gonna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Jetzt wird es heiß, sag schon mal. Swedish House Mafia, David Guetta und Police. Mir wird es langsam vollzählig. Hallo Kelly, die Tochter von meinem Freund Erl, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Kelly, was gibt's? Das Leben kann für mich eigentlich nur noch besser werden. Ich bin 23 Jahre alt, ich habe keine Kohle und ich wohne immer noch daheim. Ja, genau. Du kannst aber auch zu mir ziehen, aber da ist ja der Erl dagegen, ne? Hallo Erl, grüß dich. Hast du wieder bist du heimlich reingeschlichen hier? Ha? Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Danke, Erl. Komm, kündige mal die Sendung nachträglich an. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Dankeschön, Erl. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Patience is a game, and every night I say your name.

Erleben Sie die faszinierende Welt des Spiels im Road Casino La. Die neuesten Spielgeräte, ein tolles Ambiente, freundliches Personal und viele attraktive Aktionen warten auf Sie. Lassen Sie den Alltag ein paar Stunden hinter sich und entspannen Sie in gemütlicher Atmosphäre. Road Casino La. Direkt an der B3, Nähe Real. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute ist Freitag. Heute ist wieder Party Time. Und zwar heute heißt 5 vor 12 im Codex. Das war schon ein paar Mal. Das geht folgendermaßen. 5 Freunde müsst ihr sein. Eine Gruppe mit 5 Leuten, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Yeah! Heute Freitag, Einlass ab 22 Uhr. Yeah! Codex Club in Aachen. Wow! Morgen Samstag im Codex Hot Pants Night. Alle, die in Hot Pants kommen, Männlein wie Weiblein. 10 Euro Freiverzehr, auch bis 24 Uhr. Das ist ja super. Und nicht, dann darf ich ankündigen, am 14. Juli, Samstag 14. Juli, findet die erste Schaumparty im Codex statt. Die erste Schaumparty. Und zwar wird da extra ein Floor dafür aufgemacht. Mehr unter codex-club.de. Festhalten, jetzt geht's nach unten. Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime! Du hast mich. Spezial. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. Hey! Abgefahren ist in. Und was ist abgefahren als? Hit Radio Ohr. Are you ready? Abgefahren was? Spinnst du? Mehr als abgefahren. Einfach näher dran. Auch spitzenmäßig rechts, Snoop Dogg, David Guetta und im Hintergrund, hat man es gehört? Van Halen, ja genau. Wir haben 19.55 Uhr, willkommen. Oh, Al, du bist heute so siegesicher, was ist denn los? Also heute habe ich denen bei der Arbeit gezeigt. Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Ja. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Ja, das fällt mir ja nichts mehr ein. Super, Al, danke schön. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau. Jetzt machen wir ein 90er Spezial. 90er Spezial. Here I go, here I go, here I go, yo. Hey DJ, maximum. Take it to the maximum. Overdrive. Step up in den Sommer. Hi! Summer, sun and sound. Schöne Ferien. Die 40 Grad Herausforderung. Hier dreht sich alles um Musik. Das schrille und turbulente Sommervergnügen. Einfach abgefahren. Schau mal, was sagt ihr dazu, hä? Safri Duo with AC/DC. Wir haben 20 Uhr wieder, Freitagabend, hier ist Hit Radio Ohr. Und hier ist euer Charlie 2000. heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. What the fuck do we need safety for? Kennt ihr die? Wes? Mit dem Beat von David Guetta. Wie geht's denn meinem Freund, mein Namensbruder Charlie Harper von Two and a Half Men? Mal schauen. Hast du heute ein Date? Nein. Willst du mich nicht fragen? Okay. Hast du heute ein Date? Ja, mach mich noch fertig. Außerdem bin ich lieber mit dir und Jake zusammen, als Smalltalk mit irgendeiner Fremden zu machen und dabei verzweifelt zu hoffen, dass sie mit mir schlafen will. Um Gottes Willen, Alan. Kauf dir doch ein paar arschfreie Chaps und bring's hinter dich. Ich bin nicht schwul, ich bin metrosexuell. Ja, sagt die Tunte, die keinen ins Bett kriegt. Wenn es dich beruhigt. Ich habe auch nicht viele Freunde. Du hast keinen einzigen Freund. Ja, aber du auch nicht. Aber freiwillig. Du bist ein sozialer Außenseiter. Und du bist ein alter Geschwür am Arsch der Menschheit. Ah, so, ja. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Der Action-Sommer. Ab in den Sommer. Central Bay. Moonlight,

Dann war da noch was, wer gefällt mir angeklickt hat bei Facebook, der bekommt auch was. Aber das muss ich erst noch rauskriegen. Und am Samstag, den 14. Juli, die erste Schaumparty im Codex. Die erste Schaumparty. In einem extra Raum oder halb Raum, halb offen. 14. Juli, Samstag. Und nach schon mal, dann kommt ja, oh ja, Codex Club in Aachen. Vom 26. Juli bis 28. die Hot Summer Nights. Die Hot Summer Nights im Codex. Outdoor und Indoor Beach Party. Es sind da Rio, da bringe ich nachher einen Mix davon. DJ Novus von Groove Coverage, Alex Christensen, AK Jasper Forks, Alex C, U96 und so weiter. Rob und Chris, die Gaga Glammers und so weiter. Also Künstler ohne Ende. Merkt euch den 26.07. bis 28.07. vor im Codex. Mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und gar high. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Der volle Power ist hier wieder in Aktion. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Shuffling. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. 20:27 am Freitag. So, nächster Gruß. Stefan Meyer aus Bad Peterstal. Grüßt Sie Chantal, Vero aus Bad Griesbach und sich, die sicher auf dem Petrom Paul Fest in Bad Peterstal sind. Hallo! Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just won't. Das ist der Power Freitag. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Was ist hier eigentlich los? Ich glaube, ich habe gerade einen Geschmacksorgasmus. Oh, oh. Das ist spitze. Hey, freut euch auf Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Ja, immer so gegen halb. Genau. Wir befinden uns wieder in der grünen Hölle im Kinzigtal. Am Hort der Natur. Erzählt gestern ein Bauer seinem Freund. Stell dir vor. Vorgestern bin ich mit meinem Traktor in einen Radarfall reingefahren. Und? Hat's geblitzt? Nein, gescheppert. Ja, ja, okay. Wir bleiben in Kinzigtal schon ein paar Jahre zurück. Zur künstlichen Besamung der Kühe wird der Tierarzt gerufen. Als er erscheint, ist nur die Oma auf dem Hof. Sie führt den Doktor in den Stall, deutet auf die Kuh und sagt, das ist sie. Und dort an dem Nagel, da kannst du deine Hose aufhängen. Ja. Ihr versteht nach Schwimmer? Okay, danke schön. Hey, Leute! Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Ja. Wake up, wake up. So, das ist jetzt Rio. People get it on, gonna rock your body. So ein kleiner Best-of-Mix. Und die sind ja Ende Juli im Codex. Yeah. So, das war ein kleines Best-of von Rio, die im Monatsende bei der Hot Summer Night in Codex sind. Herr Schuhverkäufer, halt dich zurück. Ich habe jetzt den Witz erklären müssen von dem Kinzigtaler in Kuhstall, wo der Tierarzt kam. Der hat's nicht gecheckt. Ja. Sei ruhig. Sitz in der Ecke und trink dein Bier. Das war hier. Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, dass ich mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. It's the latest thing. Ja, eine kleine Freestyle-Session um 20.44 Uhr. Muss schon drin sein, ne? Jetzt kommt nämlich die Werbung. Jetzt kommt die Werbung. Alles Gute zum Geburtstag. 25 Jahre Hitradio Ohr. Ihre 500 Lieblingshits. Das Finale der Ortenau-Charts live bei unserer Geburtstagsparty am Strand Gut Giffitz in Offenburg. Samstag, 30. Juni ab 14 Uhr. Wir laden alle ein zur großen Radiosause. Das Beste aus 25 Jahren. Die Hitradio Ohr-Moderatoren und Live-Rock mit Main Street. Am 30. Juni am Strand Gut Giffitz. Alles Gute zum Geburtstag. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Liebling, schlaf schön. Ja, du auch. Oh nein, er schnarcht. Aber nicht mehr lange. Ich nehme ihn morgen einfach mit. Entspannter und erholsamer Schlaf mit Schnarchschienen von den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie's. Heute ist ein guter Tag, ein paar Leben zu retten. Du musst kein Superheld sein, um anderen das Leben zu retten. Das geht einfacher. Spende Blut. Einfach Leben retten. Spende Blut. Wo du Blut spenden kannst, findest du im Netz unter www.einfachlebenretten.de, eine Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Was hat ein italienischer Barolo mit Gartengeräten zu tun? Was Apfelsaft mit Holzbriketts? Vogelfutter mit Anfeuerholz? Oder Ortenauer Riesling mit Laub- und Straßenbesen? Nichts. Aber all dies und vieles mehr bekommen Sie in den Märkten der Raiffeisen Kinzigtal, wo Einkaufen Spaß macht. Raiffeisen Kinzigtal, die etwas anderen Märkte, ganz in Ihrer Nähe. Fit, sportlich und modisch durch das ganze Jahr. Bei unseren Urbitz-Partnern sind Sie immer gut beraten. Zweirad-Welt Rest in Oberachern, Intersport Kuhn und Highlight Wellness und Gesundheit in Offenburg. Alle Urbitz-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Psst, leise, jetzt sei doch nicht so laut beim Graben. Tiefer. Unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Holen Sie sich nur das Beste auf Ihren Grill. 5-Sterne-Spezialitäten von Ihrer Metzgerei Martin Meyer in Sassbach-Walden. Grilltipps gibt's bei uns im Geschäft. Und die richtigen Grillrezepte unter www.3xm-metzgerei.de. Metzgerei Martin Meyer in Sassbach-Walden. 5 Sterne für Genießer. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's ab. Heute am Freitag. Ja. Und zwar heute heißt das Thema 5 vor 12. 5 Freunde müsst ihr sein. Wenn ihr nämlich eine Gruppe von 5 Personen seid und die vor 24 Uhr Eintritt bezahlen, zusammen bekommt ihr 50 Euro Freiverzehr. Heute! Einlass ab 22 Uhr. Ja, ja. Was meint ihr dazu? Nachtschwärmer. Auf viel! Codex Club in Aachen. Connection complete. Und morgen Samstag. Alle in Hotpants. 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Ich hab's ja letzten Freitag auch gesehen, da ist wieder totaler Frauenüberschuss. Der Wahnsinn! Morgen Samstag Einlass auch ab 22 Uhr. Codex Club in Aachen. Und ganz neu, Samstag, 14. Juli. Die erste Schaumparty im Codex. Schaumparty. Samstag, 14. Juli. Nicht vergessen, vormerken. Und dann Ende Juli. Vom 26. bis 28. Hot Summer Nights. Outdoor Indoor Beach Party. Die Wahnsinns Beach Party. Unter anderem sind da Rio, DJ Novus von Groove Coverage, Alex Christensen, Rob und Chris. Und denen müsste ich auch mal was laufen lassen. Die Gaga Glamas. Und so weiter. Geht auf die Seite codex-club.de. Da könnt ihr auch die neue App runterladen. Und schaut mal danach, bitte, Nachtschwärmer. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Ein Lied, zwei, drei, vier. So, jetzt kommt Pitbull Spezial. Back in time. Back in Time Spezial um 20.52 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. Latinos, see, they can try if they want to. What pisses off a big bro? Took like Jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. If I blind against the world, Ray Charles, y'all just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Gut drauf, jeden Freitagabend bei Hitradio Ruhr. In the summertime in New York City, teams involving three or four girls, 7 to 11 or over, take two ropes, 12 to 14 feet long, turning clockwise and anti-clockwise together, faster and faster. Van Halen, ne? Wir haben kurz vor 21 Uhr. Willkommen nach Jammer, wer sich noch zugeschaltet hat. Ihr seid hier vollkommen richtig. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und Easy Life. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in Amsterdam.

Also vor 10 Jahren war das Pflichtsongs für DJs. Also für mich auf jeden Fall. Ja, danke schön. Hey Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Oh oh. Die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Echt jetzt? Also nur dran. Strong, but tonight is the night we can really let go. My girlfriend's. and all. I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. The time, time pass, cause we're never getting old. Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, meet me in D.C. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods and Jesse James, he was pit bull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like. Don't stop, baby, shaking your love. Oh, baby, I like it. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Jetzt ist Zeit für ein Ärzte-Spezial. Ganz spezial. Neulich sind wir da gewesen. Die Jungs von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Und uns wurde ziemlich schlecht. Dann wird diese Insel in die Luft gesprengt. Dann wird sie im Meer versenkt. Oh, ich hab solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Oh yeah. Ich will wieder an die Nordsee. Oh, oh. Ich will zurück nach Westerland. Am Wannsee.

die Hot Summer Nights des Codex. Jedes Jahr findet es statt, auch früher im Charlie's schon. Es sind da Rio, DJ Novus von Groove Coverage, Alex Christensen, aka Jasper Fox, Rob und Chris, die Gaga Glamas und so weiter. Aktionen ohne Ende. Und das sind Codex in Aachen. Yay, dankeschön. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. Hey, der Raubtiersound. Jetzt kommt der Raubtiersound und zwar für die Hot Summer Nights im Codex ist extra ein Song gemacht worden. Der kommt nämlich jetzt. Mann. Komm nochmal, bitte. Summer nights, DJ Rock out, Marquis Don, Jurassic Park, Masina, get yourself involved in the area. Mix up, here it is. Yourself involved, realize what it's like when the sun shines. Don't get stay warm. Come closer, come on, warm yourself in the area. Saying like this. Isn't ladies high some beers? If it's whiskey, spice some gin. DJ Rock Hound, bring the heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Und hier geht mehr als Orangensaft. Oh, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Zur halb zehn. Yeah. Hey, was geht denn hier ab? Einfach näher dran. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. Check. Ach, ja, Sir. Radio Ohr. Einfach näher dran. Ah. collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and then I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light off a stage and wax a chump like a candle. Dance. So let's speak of that boom. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Baby, ja, super stark. 21.34 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. So, die doofe Witze-Ecke. Nach einem Streit sagt der Ehemann zu seiner Frau, ja, ich gehe jetzt nach Jamaika. Dort bekommt der Mann für jedes Mal 16 Dollar geschenkt. Oh, was für ein Leben. Sieh, das möchte ich sehen. Wie du mit 20 Dollar in der Woche auskommen willst. Genau. Jan Hammer und Vanilla Ice. Go ahead. Aber nein, natürlich. Eine dicke Frau, eine wirklich dicke Frau, geht zur ersten Untersuchung zum Frauenarzt. Dieser erklärt ihr den Stuhl, wie sie sich draufzusetzen hat. Nach einer Viertelstunde aller Mühsamkeit ist sie auf dem Stuhl und spreizt die Beine. Der Arzt dreht sich zu ihr um und schaut sie eine Weile an. Ne, warum kriege ich jetzt eine Rückkopplung? Und schaut sie eine Weile an. So, liebe Frau. Und nun furzen Sie mal. Sie, gehört das zur Behandlung? Nein, zur Orientierung. Danke, das genügt. Das ist ja nicht normal. Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Ist nicht aufzuhalten. Größer, besser, packender. Also der da. Nein, der da. Hit Radio. Einfach nur. The Dark Side. And realize there's nothing there but light. I need shadow, I need darkness to help me through the night. The dark side. Dark side.

Hässliches Sofa? Alte Küche? Bringen Sie mit den Urbits neuen Glanz in Ihre vier Wände. Richten Sie Ihre Wohnung bei Möbel Seifert oder M&O Möbel und Objekt in Achern neu ein. Die schönsten Lampen finden Sie bei Lichtstudio Lighthouse in Lahr. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. Holen Sie sich nur das Beste auf Ihren Grill. 5-Sterne-Spezialitäten von Ihrer Metzgerei Martin Meier in Sasbachwalden. Grilltipps gibt's bei uns im Geschäft und die richtigen Grillrezepte unter www.3xm-metzgerei.de. Metzgerei Martin Meier in Sasbachwalden. 5 Sterne für Genießer. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Achern. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Achern. Hier auf Hit Radio Ohr. Was hat ein italienischer Barolo mit Gartengeräten zu tun? Was Apfelsaft mit Holzbriketts, Vogelfutter mit Anfeuerholz oder Ortenauer Riesling mit Laub- und Straßenbesen? Nichts. Aber all dies und vieles mehr bekommen Sie in den Märkten der Raiffeisen Kinzigtal, wo Einkaufen Spaß macht. Raiffeisen Kinzigtal, die etwas anderen Märkte, ganz in Ihrer Nähe. Lust auf Schwarzwald? Genießen Sie ihn doch mal mit Leib und Seele bei den Bauernmärkten des Naturpark Schwarzwald. Frisches Obst, Gemüse der Saison, Wurst, Holzofenbrot, Käse, Eier. Alles frisch von Bauern aus der Region. Bei den Bauernmärkten des Naturpark Schwarzwald. Termine im Internet unter www.naturparkschwarzwald.de. Sven, du hast dein Handy vergessen und da habe ich deinen Status gelesen. Hier spricht dein Vater. Weißt du, der alte Sack, der Facebook nie raffen wird. Ich hab mal über deinen Account Kinderfotos von dir hochgeladen. Findest du im Album Held in Blümchenstrumpfhosen? Du bist jetzt Gründer der Gruppe Sei ein Mann und weine laut, dir gefallen Katzenbabys und du spielst Mein kleiner Ponyhof. Und ich hab deinen Beziehungsstatus geändert. Konnte Steffi eh nie leiden. Sei nicht traurig, mein Großer, dafür habe ich eine gute Freundin von dir geaddet. Deine Klassenlehrerin. Mit Radio erreichen sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend Partytime im Codex. Wie hören Sie jeden Freitag, aber heute heißt es 5 vor 12. 5 vor 12! 5 Freunde müsst ihr sein. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt heute 50 Euro Freiverzehr. Ja, wie finde ich das? Aber bis 24 Uhr noch schwärmer. Also, lasst es wackeln. Und ab 23 Uhr kommt dann die Live-Übertragung aus dem Club direkt nach meiner Sendung. Codex Club in Aachen. Morgen, Samstag. Summer Night, Hot Pants. Wer in Hot Pants kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Und wer bei Facebook Gefällt mir angeklickt hat, der muss das ausdrucken, mitbringen, der bekommt auch was. Genau, das ist morgen Samstag. Und dann kommt der 14. Juli nach Schwemmer. Da ist die erste Schaumparty. Die erste. Samstag, 14. Juli. Schaumparty im Codex. Codex Club in Aachen. Und dann kommt da 3 Tage, 8 Bereiche. Outdoor und Indoor Beach Party, die Hot Summer Nights, die Hot Summer Nights im Codex. Es kommen unter anderem Rio, DJ Novus, aka Groove Coverage, Alex Christensen, aka Jasper Fox, Alex C, U96 und so weiter, Rob und Chris und die Gaga Glamours. Die sind hoffentlich so Gaga wie ich. Alles klar. Mehr unter codex-club.de. Ladies and gentlemen, Hit Radio. Monats bei 2000. Yeah! Okay, roll the drums. Und das ist ein Wahnsinns-Oldie aus den 80ern, aber ganz heiß aufgemacht mit Lady Gaga. Das einfach nicht. Oh, oh, jetzt geht das schon wieder los. Ihr solltet die Sache stoppen, bevor es zu spät ist. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, you wouldn't believe how we round shit out. Everybody was kung fu fighting. Those kicks were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping that up, they were chopping that down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a painting to a slip and a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? Hallo, Nachtschwärmer. Show my thong, thong. Do my thing, thing. Ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Shake my show my thong. Das ist auch der Wahnsinn, ha? Jennifer Lopez, Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Und Rihanna, alles da drin. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung. You gonna dig this. Nimm es auf. Was nun? Was nun? Nehmen's auf. Was denn? Auf von dem Virtualio, dem Urban Drops, den Nine Things, dem Girls. Treat her like diamonds and pearls. Say they do all the girls around the world. I'm missing Ray when I'm shaggy with a combination of Yamis. Flip this one for the musical disc. But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you little your beer fun. Can't be a fool, son. What about the long run? Yeah. Looking back, shorty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps you are to me, baby. Sure, you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen and that's how you should be treated. So you never get the loving that you needed. Yeah. To the left but I call and you need it. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I am not this the program. Not the type to mess around with your emotion. Yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. You're my darling angel. Closer than my peeps you are to me, baby. Shorty, you're my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Wasn't me. Needle on the record. Ebenso. Was nicht? Was nicht? Was nicht? You must be sent from up above. And you appear to me so tender, say, girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, it's right on my behavior. You are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender, well, girl, I surrender. So thanks for giving me your love. All of this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Looking back, shawty, always I mention. Tell me not giving her much attention. She was there to my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my darling. Closer than my peeps, you are to me. Baby, you're my darling. Einfach nur Weltklasse, dieser Mashup. 22.03 Uhr, Nachtschwärmer. Ich schalte mal kurz zu meinem Freund Charlie Harper und Tun der Helfmann rüber. Hier gibt es eine kleine Sexberatung. Halt die Klappe und hör zu. Wenn du mit einer Frau schläfst und dich bremsen willst, musst du an was denken, was vollkommen asexuell ist. Woran denkst du denn? An dich. Jetzt wissen wir, wer hier die Hosen anhat. Wenn ich deine Meinung hören will, frage ich deine Ex-Frau. Was ist ein Pantoffelheld? Ein Mann, bei dem die Frau bestimmt, was er zu tun und zu lassen hat. Ach, wie bei dir und Mom. Schwingst du jetzt bitte deinen betrunkenen Arsch aus dem Bett und bist einmal in deinem Leben ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Aber nur, weil du bitte gesagt hast. Take a look on the television, no gunshot and blood, death and no program. Level vibe, but you know they can't run. ASMC zu besten Zeiten, ha? 22:07 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. iRadio. iRadio. Power Station. Give me a big B. We're self-important nihilists. Well, according to your marketing. Alternative radio. To be a motherfucking hustler, you better ask somebody. What a beautiful day. Mein Freund und Damenschuhverkäufer. Ja, was machst du wieder für ein Gesicht? Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Das ist das Problem. Ha, ja. Er ist verdammt zum Schuhverkäufer. Ha? Ich verkaufe die Schuhe nicht des Geldes wegen. Ich bin hier, um dicke Frauen zu foltern. Ja. Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. She ran away in her sleep and dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Sexy and I know it. Sexy and I know it.

unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Halt an, Klappe! Wir rasten hier! Damals gut, heute gut. Das historische Hotel zur Sonne in Offenburg, seit Jahrhunderten am Platz. Unsere historisch eingerichteten Zimmer machen jede Übernachtung zum Erlebnis. Gehobene Gastronomie, edles Ambiente, perfekt für Familienfeiern und Tagungen. Hotel zur Sonne in Offenburg, weil Gutes bleibt. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Heißt es 5 vor 12. Ihr müsst 5 Freunde sein. Jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr heute Nacht, Tramer. Das ist mal sowas von geil, hä? Also heute nach 23 Uhr, kurz nach 23 Uhr, die Live-Übertragung aus dem Codex. Hier über Hitradio, ganz klar. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Summertime ohne Ende. Alle in Hotpants. 10 Euro Freiverzehr. Auch wieder bis 24 Uhr begrenzt. Ganz klar. Und Samstag, das ist ganz neu nach Flammer. Samstag, der 14. Juli. Die erste Schaumparty. Schaumparty. Schaumparty im Codex. In einer Extra-Räumlichkeit. Gigantisch, so wie früher in Charlies. Ganz klar! Codex Club in Aachen. Wow! Ja, und dann kommt der Jahr Ende Juli. 3 Tage, 8 Bereiche, die Hot Summer Nights. Die Outdoor- und Indoor-Beach-Party beim Codex. Jedes Jahr. Es sind da Rio, DJ Novos, AK Groove, Coverage, Alex Christensen, Rob und Chris, die Gaga Glamas, Rata und Luis, Vision Factory, Itzy, Stardust. Und ich bin auch in einem Tag dran, samstags. Und jede Menge Aktionen nebenher. Strandtuch. Schaut auf die Internetseite, das bringt's gar nicht, dass ich alles vorlese. codex-club.de. Alles klar. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Partytime! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Ach, bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es. Hör auf zu denken, schalt dein Gehirn aus, follow your instinct. Leider geil. Geil. Ich hab Bock auf den Burger, Bock auf die Busen, Bock auf das Bier. Leider geil. Geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt. Leider geil. Geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Geil. Geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa. Leider geil. Ja. geil. Kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist leider geil. Wer ist diese Schrulle neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend leider geil. Oh, meine Katze, sie ist leider tot, aber drei Tage feiern war leider geil. Leider geil. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Schneller. Absolut durchgeknallt. Das Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friends. I can't believe this could be. Für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehüllte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was willst du noch tun können? Das finde ich das Allerschönste. right here, desire. Would you lie with me? Just forget the world. But I want it that way. You are. Hier muss ich jetzt rein. Sash, Quicksilver, Red 5, Max DJ, Legenden um 20.34 Uhr, gleich nach Drama. So, aber die doofe Witzecke muss sein. Unterhalten sich zwei Frauen an der Bar. Die eine, rauchst du nach dem Sex? Die andere, eine Blondine, ich weiß nicht. Ich habe noch nie nachgeschaut. Wie kann man eine Blondine stundenlang beschäftigen? Man gibt ihr ein Blatt, wo auf beiden Seiten steht, bitte wenden. Das war eine... Ruhe. Das war jetzt eine extra Einlage. So, ein zweiter Witz in der doofen Witzecke. Im Jahre 1789, französische Revolution. Ein Aufständischer läuft herum in Straßburg und schreit, Menstruation, Menstruation, meint ein anderer, falsch, du meinst sicher Revolution. Der Aufständische, egal, Hauptsache es fließt Blut. Dankeschön. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Nachtschwärmer! Zweifel ich mit einer Klatsche, ja? R.E.M. und Ken Laszlo. Seid ihr gut drauf, Nachtschwimmer? Ich hoffe doch. gerade, weil es mein Freund Al hasst, bringe ich jetzt nachher Deutsche Welle Spezial. Da übergebe ich mich die ganze Nacht. Ist mir egal. Wie sieht's aus mit Kelly? Ich bring keine deutsche Welle, wenn ich Kelly mit der Kelly ausgehen darf. Ha? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und bei dir fange ich an. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Hey DJ! Was geht hier vor sich? Where's the beat? Hast du irgendwas genommen, hä? Hey DJ! Give me a fat beat!

Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Gabor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern, Hauptstraße. Heute Abend, Codex Club in Achern. Connection complete. Ja, heute Abend, 22 Uhr rückt immer näher, da ist nämlich Einlass. Nee, das ist schon vorbei. Mann, bin ich hohl. Nämlich ab 22 Uhr gilt die Aktion bis 24 Uhr. Fünf Freunde müsst ihr sein, weil jede Fünfergruppe, die vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt 50 Euro Freiverzehr. Da lässt sich eine gute Party feiern. Das ist heute Freitag. Yay! 5 vor 12. Codex Club in Achern. Morgen Samstag. Summertime Spezial. Alle in Hotpants. 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Bitte geht auf die Homepage von codex-club.de. Da gibt es noch was anderes, aber das habe ich leider nicht dabei. Wer gefällt mir angeklickt hat, bekommt auch was. Auf der Page vom Codex. Ja, und dann Samstag, der 14. Juli, da ist die erste Jean-Party. Die erste Jean-Party. Das ist ganz neu. Samstag, 14. Juli. Und dann haben wir da Donnerstag, 26.07. bis 28.07. Codex Club in Achern. Die Hot Summer Nights, die Outdoor- und Indoor-Beach-Party. Die findet jedes Jahr statt um diese Zeit nach Schwemmer. Da kommt Rio, DJ Novus von Groove Coverage, Alex Christensen, Rob und Chris, die Gaga Glamours und so weiter. Und gleich nachher, dann kurz nach den Nachrichten, es schaltet sich ja um in die aus dem Codex Live. Ja, genau. Dankeschön. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie? Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir. Nee, Gott, aber ich sitze hier und warte nur auf den Charlie. Die Tür geht auf. Ist Charlies Frau. Er liegt zu Hause. Wie immer blau, oh so blau. Aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. Komm Charlie, komm Charlie, fang nicht Charlie, Charlie. Oh Charlie, dreh noch mal den Plattenteller. Mach noch mal die Lichter. Alles klar, immer freitags hier bei Hitradio. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Hallo Charlie! Behalte dich mal im Zaum, Junge. Das ist cool! Das ist Spaß! Das ist super stark! Hey, Finger weg vom Sendersuchlauf! Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99? Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe dass sowas von sowas kommt. Ich will euch alle sehen! Ich bin gefiezt an der Bude und hab Drinks bestellt. Sonne ballert auf den Kopf und ich fühl mich wie der King der Welt. Sau cool, doch ich schwitz wie ein Schwein. Alles voller Dreck, die Müllmänner am Hitze frei. Auf dem Amt können die Atzen im Schatten warten. Holen sich Hartz IV in Bermudas und Badelatschen. Jeder sucht im Park vergeblich nach freien Ecken. Zwischen Kippenstummeln und stinkenden Plastiksängen. Es gibt nur noch warmes Pilz. Der Freund auf der Straße schmilzt. Alle Leute werden gar gegrillt und morgen früh schreibt die Bild. Endlich Sommer in meinem Kiez. Alle haben sich auf einmal lieb. Lass uns um die Häuser ziehen, denn es ist Sommer. Überall fließt der Schweiß, ich sterbe gleich. So schmeckt der Sommer. Meine Haut ist verbrannt, ich bin trotzdem entspannt und chill am Strand. So schmeckt der Sommer. Bei dem Smog und dem Lied wird man schnell aggressiv, nichts mehr mit Pee. So schmeckt der Sommer. Feuchte Tuch auf dem Kopf, ich werd sonst noch bekloppt vom Glück sicher. So schmeckt der Sommer. Ja, ich bin übergeschnappt, machen Körper vom Dach ins Tiefkühlfach. So schmeckt der Sommer. Und die Sonne gibt uns noch den goldenen Schuss und dann ist Schluss. Endlich Sommer. Alle haben sich auf einmal lieb. Lass uns um die Häuser ziehen, denn es ist Sommer. Nena und Kalcha Candela live. Okay, wir sagen alle zusammen 99 Kriegsminister. Ihr sagt. Okay, wir sagen. Hielten sich für schlaue Leute. Ihr sagt. Wir sagen. Riefen Krieg und wollten Macht. Sonach Schwimmer, meine letzten Minuten sind angebrochen. Und da taucht kurz eine Frage auf. Wenn ich sage, im Kodex Freiverzehr, das sind hinten nicht nur Essen gemeint. Natürlich auch trinken. Und das, falls manche meinen. Na, wie gefällt dir denn die Musik? Nie fragen. Radio Ohr. Super cool. Super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Oh, einfach näher dran. So, mein lieber Freund Al, ich muss dich auch jetzt abservieren. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft im Pokal. Ja, vor 30 Jahren, Al. So, lang schon mal. Allen ein schönes Wochenende. Der Schallplatte. Bitte bringen Sie den Tonarm in die Ruhestelle. In die Ruhestelle. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Katrin Wolf. Der Bundestag hat am Abend dem Fiskalpakt und dem künftigen Euro-Rettungsschirm ESM zugestimmt. Beide Gesetze wurden mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet. Zuvor hatten die Abgeordneten mehr als 3 Stunden debattiert. Merkels satte Mehrheiten waren sicher, aber die Kanzlerin musste sich scharfe Kritik anhören. Auch von SPD und Grünen, die für den Fiskalpakt und den ESM stimmten. Sie werfen Merkel vor, mit ihrem Kurs des Sparens die Krise in Europa verschlimmert zu haben. Einig waren sich alle, dass die Abstimmung historisch war. Der Fiskalpakt verpflichtet Europa zum eisenharten Sparen, dauerhaft, und gibt Brüssel mehr Macht, das auch zu überwachen. Der künftige Euro-Rettungsschirm ESM soll mit 700 Milliarden Euro wackelnde Euro-Länder vor dem Bankrott bewahren. Jörg Ratsch, Nachrichtenredaktion. Ein Blitz hat in Nordhessen auf einem Golfplatz 3 Frauen getötet. Eine weitere Frau schwebt in Lebensgefahr. Der Blitz hatte nach einem heftigen Unwetter in eine Hütte auf der Golfanlage eingeschlagen. Dort hatten die 4 Frauen Schutz vor einem Unwetter gesucht. US-Präsident Obama hat die Waldbrandregion im Bundesstaat Colorado zum Katastrophengebiet erklärt. Bei dem Großbrand nahe der Stadt Colorado Springs kam mindestens 1 Mensch ums Leben. Eine 2. Person wird noch vermisst. Das Feuer zerstörte insgesamt fast 350 Häuser. Der Bundestag hat die Pflegereform auf den Weg gebracht. Dadurch bekommen vor allem Demenzkranke zukünftig mehr Leistungen. Außerdem wird eine private Zusatzversicherung nach Vorbild der Riester-Rente eingerichtet. Um dies zu finanzieren, steigen die Beiträge für die Pflegeversicherung.